Nach dem Erscheinen eines meiner Texte erhielt ich eine Einladung zu Anne Will. Es sollte um Hartz IV gehen. Die Mail landete im Spam-Ordner. Ich meldete mich viel zu spät zurück. Es war mir peinlich und gleichzeitig war ich froh, nicht mehr entscheiden zu müssen, ob ich die Einladung annehmen will. Trotzdem machte mich die Mail nachdenklich. Ich fragte mich, warum sich die Redaktion eigentlich nicht auf die recht einfache Suche nach Hartz-IV-Empfängern machte, sondern stattdessen mir schrieb. Wenn ich mehr Gerechtigkeit für Arbeitslose fordere, geht es um Gerechtigkeit für andere, nicht für mich selbst. Wenn Arbeitslose die gleichen Sätze schreiben und sagen, fordern sie Gerechtigkeit für sich. Das eine empfinden wir als politische Position, das andere als Egoismus und schließen die Betroffenen so davon aus, Gerechtigkeit einzufordern.